Strohmuggel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut. Der Meister Eder ist kein Freund vom Kochen. Er hat auch nie viel Zeit dazu. Umso angenehmer war es, als einmal seine Schwester zu Besuch kam und ihm richtig üppig aufkochte. Zuerst Suppe, dann eine Fleischspeise und zum Nachtisch einen ganz feinen Schokoladenpudding. Der Meister Eder protestierte zwar und sagte, er könne nicht so viel essen, vor allem der Pudding sei ihm zu viel. Doch, oh Wunder, am Abend war die Puddingschüssel völlig leer gegessen. Allerdings nicht vom Meister Eder, sondern vom Pumuckl. Aber das ahnte Meister Eders Schwester nicht. Sie freute sich, nannte ihrem Bruder ein kleines Schleckmaul und schrieb ihm das Rezept auf, damit er sich auch einmal selbst solch einen Pudding kochen konnte. Der Meister Eder ließ sie in dem Glauben. Als seine Schwester wiedergegangen war, stand der Pumuckl strahlend vor ihm. Das war gut. Das war das allerbeste Essen in meinem ganzen Pumuckl-Leben. Weißt du, ich will nur noch jeden Tag Schokoladenpudding essen. Jeden Tag. Ja, das täte so passen. Das täte mir sogar sehr passen. Das passt mir sogar ausgezeichnet. Also ein bisschen Eischnee wirst du wohl schlagen können, oder? Schlagen kann ja schließlich jeder Mensch. Ja, schlagen schon, aber nicht ein Eischnee. Warum nicht? Schreit er dann, der Eisschnee, weil es ihm wehtut? Na, schreien tut er nicht, aber ein Schnee muss draus werden aus dem Ei, ne? Draus werden? Ja. Mhm. Ja, und wenn du gleich richtigen Schnee nimmst? Oder wenn du Eis aus dem Kühlschrank, weißt du, also da oben, aus dem Kühlfach, das sieht doch ganz wie Schnee komm, aus. Komm, red nicht so einen Schmarrn daher. Der Schnee muss aus Ei gemacht werden. Da muss man das Eiweiß stundenlang mit der Gabel schlagen. Nein, dazu habe ich keine Zeit. Du, und wenn ich Zeit dazu habe, ich kann ja mit der Gabel alles mal stundenlang schlagen. Also, ich schlage jetzt erstmal den Tisch und die Wand und eine Schachtel und dann schlage ich auch noch das Eiweiß, bis es schreit. Jawohl, soll ich mal eine Stunde lang mit einer Gabel hier den Tisch schlagen? Ja, um Himmels Willen, nein, Pumuckl. Ich meine ja nur, ich will dir ja nur beweisen, dass ich das kann. Nicht, aber du kannst dir doch wenigstens das Zept aufschreiben lassen. Rezept heißt es. Ist doch egal, wie das heißt. Zept ist Zept. Und wenn wir dann nur Schokoladepudding machen können, dann ist doch alles in Ordnung. Jeden Tag. Ja, das ist jeden doch erst Tag recht kein Tag Grund, dass ich mir das aufschreiben lasse. Wir können ja ab und zu, können wir ja einen Tag ausfallen lassen. Nicht? Also komm, geh schnell in die Küche. Bitte, bitte. Ja, ich hab's doch nicht mit der Kocherei. Ja, aber ich, weißt du was? Ich werde ein Koch. Ja, das fehlt mir gerade noch. Nicht wahr, das fehlt dir. Also komm, jetzt geh schon. Pumuckl? Ja, was? Nur Heinzelmännchen putzen und schrubben und kochen. Und du bist doch kein Heinzelmännchen, ich oder? Ich will ja auch gar nicht putzen. Ja, aber kochen. Pumuckl, denk an deine Ahnen, die Klabautermänner. Die wären ja entsetzt, wenn die wüssten, dass ihr Nachfahre, der Pumuckl, sich wie ein Heinzelmännchen benimmt. Ein Kobold und kochen. Geh, komm. Ja, ein Kobold und kochen. Und das ergibt überhaupt erstmal einen Kochbold und noch lange keinen Heinzelmännchen. Außerdem kann ich ja zuerst ein paar Eier fallen lassen. Dann ist da schon alle Ähnlichkeit mit den Heinzelmännchen weg. Und am außerdemsten denken die Klabautermänner nicht so streng, wenn es um Schokoladenpudding geht. Ach so. Also geh jetzt bitte schnell in die Küche. Bitte. Ich wünsche mir es zum Geburtstag. Zum Geburtstag? Ja, du hast doch gar keinen Geburtstag, weil niemand weiß, wann du geboren bist. Jetzt, aber dann wissen wir es endlich jetzt. Wieso denn? Ja, ganz einfach. Also immer, wenn wir Schokoladepudding essen, habe ich Geburtstag. Das ist fein. Am nächsten Tag in aller Frühe sprang der Pumuckl auf Meister Eders Bettdecke, schnitt ein feierliches Gesicht und sagte würdevoll zu dem noch etwas schlaftrunkenen Meister Eder: Bitte gratuliere mir. Gratulieren? Wozu denn? Ich habe heute Geburtstag. Ja, sowas. Nicht weiter schlafen, gratulieren! Also von mir aus, ich gratuliere dir recht schön und jetzt lass mal ein bisschen mehr Ruhe, gell? Es ist erst 6:30. Ja, das ist höchste Zeit zum Aufstehen. Wir müssen nämlich heute Pudding kochen, bevor du in die Werkstatt gehst. Nein, das müssen wir gar nicht. Doch, wir haben ausgemacht, dass ich an meinem Geburtstag Schokoladenpudding kochen darf. Und du hast mir eben zum Geburtstag gratuliert. Also habe ich auch Geburtstag. So, und jetzt musst du nämlich dein Wort halten. Wie war jetzt das? Du musst dein Wort halten. Sein uraltes Menschengesetz. Und ich muss meinen Pudding bekommen. Das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Ah. Und wehe, wehe, wenn du nicht. Und wehe, wehe, ja. Wenn ich nicht. Ja. Hier, da ist das Zept. Lies schnell. Ja, ohne Brillen sicher nichts. Und hier ist deine Brille. Naja, also von mir aus, einmal muss ja doch sein, koch mal halt am Pudding. Oh, geh, komm, klär mir das so. Ich plärre ja schon gar nicht mehr. Hier ist das Zept. Steh ganz schnell auf und dann fangen wir an, ja? Nun, der Meister Eder folgte und stand auf. Er dachte, dass er doch irgendwann einmal in den sauren Apfel, nein, in den süßen Pudding beißen müsste. Und dabei schließlich egal wann. Und so kam es, dass eine halbe Stunde später der kleine Kobold neben dem Schreinermeister in der Küche stand. Also, was braucht man denn als Milch, 2 Eier, ein Vanillezucker, ein Kakao und ein Stärkemehl? Stärkemehl, ja, das ist ja wichtig. Ja, das stellen wir jetzt alles einmal da hier auf den Tisch, so. Also, die 2 Eier, die müssen getrennt werden, steht da. Da musst du doch nicht seufzen, das ist doch ganz einfach. Wir legen ein Ei auf den Tisch und ein Ei auf die Kommode und schon sind sie getrennt. Lass du nicht gleich die Eier liegen. Ja, aber da liegen sie doch nebeneinander und du hast gesagt... Nein, was da drin ist, muss man trennen. Das Eiweiß vom Eigelb. Dazu muss man ein Ei aufschlagen. Ui, das darf ich machen. Alles, was zu schlagen ist, mache ich. Ja? Ho, ho. Ja, bist denn du narrisch? Jetzt läuft der ganze Batz über den Tisch. Geht der Schlag, der mir die Eier nach sowas. Aber du hast doch gesagt... Geh runter vom Tisch. Du tappst ja auch noch rein. Mei, was machen wir denn jetzt? Ja, da kann ich nur Rühreier draus machen. Ja, aber du... Ja, gib mir einmal den Löffel und den Teller her, damit ich wenigstens den Rest noch zusammenfange. Ja, aber du Nix, hast... Nix, aber jetzt brauchen wir 2 neue Eier. Das wird ja sauber, wenn das so weitergeht. Also geh weg. Das macht man nämlich so. Man schlägt das Ei vorsichtig da gegen den Rand von der Tasse. Ui, jetzt hast du aber die Tasse getrennt, ja, und nicht das Ei. Ja, Wetter. Kommt mir die Tassen aus. Ich kann nichts dafür. Naja, das war ja alte Tasse. Also schau, ja, naja, das Ei hat wenigstens die richtige Tullen gekriegt. Schieben wir die andere Tassen her. Schnell, komm. Ja, schnell da. So, jetzt du, müssen du, wir jetzt. Die Schale da vorsichtig auseinanderdrücken. Schau. Ja, vorsichtig. Schau so. Ja, Himmi! Ui, noch ein Rührei, nicht wahr? Der Kuckuck soll's holen. Warum denn der Kuckuck? Wir wollen das nicht mit den Eier aus. Heute gibt's kein Pudding, sondern Rühreier. Punktum. Ich will aber keine Rühreier. Ich will Pudding. Ja, wenn ich die Eier so nicht auseinanderbringe. Und wenn wir sie einfach zusammenlassen? Na ja, kann man's doch nicht schlagen. Warum denn nicht? Schau mal her, ich kann's. Ach, geh, du sprichst mir ja ganz voll, wenn du da rein haust. Ja, schon, aber ich habe das Ei geschlagen und ich mache das jetzt eine ganze Stunde lang. Ja, aber doch nicht auf den Tisch. Lass mich doch zuerst zusammenfangen und in die Tasten reintun. Gut, aber dann werd ich schlagen. Schlagen, Nein, das langt schon. Wir rühren die Eier bloß durcheinander und schütten's nachher ganz rein. Das wird schon auch gehen. Also, was muss man noch machen? Kakaopulver mit etwas Vanillezucker und einem gehäuften Esslöffel Zucker und dem Stärkemehl vermischen. Ja, das Stärkemehl ist wichtig, damit man stark wird. Und mit etwas kaltem Wasser zu einem Brei verrühren. Das Ganze unter dauerndem Rühren in die heiße Milch gießen. Kurz aufkochen lassen. Naja, das werden wir schon hinkriegen. Vom Feuer nehmen und noch heiß mit dem Eischnee vermengen. Das ist ganz einfach, nicht wahr? Also, Kakaopulver, wie viel? Wie viel? Gehäuften Esslöffel und Zucker und Vanillezucker und Stärkemehl zusammentun. Ui, das ist schön. Schön ist das. Guck mal, diese schönen Farben. Braun und weiß. Und jetzt wird's immer brauner und brauner. Ja. Und, ui, lass mich mal versuchen. Nein, noch nicht. Mit etwas Wasser verrühren. Etwas Wasser? Wie viel ist etwas? Etwas Wasser ist etwas vielleicht. Naja, schütten wir halt einmal was rein. Ne? Ja, das gibt Staub, Wasser, Wasserstaub. Fein, ja, fein, das gibt lauter Batzen. Herrschaftszeiten. Da, Pumuckl, da drück du die Batzen da. Ich stell die Milch hin, damit's kocht. So, Dalla. Gut, wer kommt denn jetzt schon aller früh? Pumuckl, pass auf die Milch auf, ich muss in die Werkstatt runter. Ja, aber ich muss doch diese Batzen zerdrücken. Ja, du kannst doch nebenbei auf die Milch schauen, oder? Gib Obacht, dass es nicht überläuft. Gut, ich passe schon auf. Ich rühre und passe auf und rühre. Ich bin schlau und rühre Kakao und bringe zum Platzen sämtliche Batzen. Ui, das ist ein schönes Gedicht, wirklich schön, aber die Batzen platzen nicht. Ich mag mal versuchen, wie so ein Ding schmeckt. Das ist ja lauter Staub. Pfui. Da muss ich ja schnell was drauf trinken. Milch muss ich trinken. Oh, wie freundlich. Die Milch kommt mir aus dem Topf direkt entgegen. Ist aber komisch, diese Milch. Die will unbedingt getrunken werden. Es war zuerst ganz wenig, dass der Topf nur halb voll war. Und jetzt ist es so viel, dass der Topf immer voller und voller und voller. Und halt! Nicht überlaufen! Du sollst nicht, hat der Meister Eder gesagt. Merkst du denn nicht, dass ich da stehe und aufpasse? Du sollst aufhören, sag ich, sofort. Für was passe ich denn auf, wenn du nicht folgst? Ja, um Himmels Willen, dreh doch das Gas ab. Die folgt einfach der nicht. Der steht daneben und lass die Milch überlaufen. Ich habe ihr gesagt, sie da soll nicht ja gerade nur rechtzeitig kommen. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, dass ich aufpassen soll und das habe ich auch getan. Aber sie hat nicht gefolgt, wie nein, ich gesagt habe. Nein, stinkt ja nicht wenig da herin. Überlaufen. Aber so viel ist Gott sei Dank noch nicht übergreifen. Also... Also, wie geht's denn jetzt weiter? Aha, das, was du da gerührt hast, muss man jetzt in die Milch gießen, unter dauerndem Rühren. Ja, ui, das ist aber schön. Guck mal, die ganze Milch. Die ganze Milch wird braun, na, sehr gar nicht schön ist das, schau nur die Knollen da an. Die stauben, wenn man reinbeißt, das habe ich probiert. Na, die stauben jetzt nimmer, die sind fest wie Steine. Oh mein, ist dieser Bart. Aber vielleicht vergehen die Knollen, wenn man es noch mal kurz aufkochen lässt. Ja, und du musst ja noch die Rühreier musst du ja auch noch da hineingeben. Ja, die schippen wir gleich da noch rein. Ja, und jetzt lassen wir es aufkochen. Ja. Ui, wie schön. Ui, guck mal, das wirft Blasen und das wird dicker und dicker und... Oh. Ui, wie gut das riecht. Ja, also, jetzt weiß ich nicht, riecht's da so angebrannt, weil vorhin die Milch übergelaufen ist, oder ist das ein neuer Geruch? Nein, dieser Geruch ist neu, das ist ein ganz schöner, neuer Geruch. Recht hast, der ganze Topfboden ist schon schwarz, ja, greislich. Ja, den Topf kann ich wegwerfen und lauter Knollen. Was ist denn das weiße Zeug? Das weiße, was könnte das denn Ach, sein? Ach, das ist das geronnene Ei. Ah. Ja, das sieht ja aus wie... Ja, ich sag lieber nicht, wie das ausschaut. Ja, also jedenfalls ein bisschen anders als der Pudding von deiner Schwester schaut's schon aus. Aber eigentlich auch wieder ganz schön. Und wie das schmeckt. Na, das können wir gleich wegschütten. Da, probier's einmal. Ja. Ui. Oh, wie das schmeckt. Das schmeckt ja, also das ist ja das Beste, was je ein Kobold geschmeckt hat. Okay. Noch einen Löffel, bitte noch einen Löffel. Ist das der Ernst? Ja, schnell noch einen Löffel. Das ist ja viel besser als der Pudding von deiner Schwester. Okay. Das schmeckt ja, das schmeckt wie Rauch aus dem Schornstein von einem Dampfschiff. Ja, das ist schon eher. Ja, so haben alle Klabautermänner Pudding gekocht. Mhm. Schiffspudding, Meerespudding. Noch ein Löffel. Also ich glaube, dazu, dass einem das schmeckt, muss man wirklich ein Nachfahre von den Klabautermännern sein. Ja, aber dann schmeckt dieser Pudding. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden, nicht wahr? Der Pumuckl jedenfalls hat den ganzen Topf im Laufe des Tages leer gegessen. Er war daraufhin sehr satt und sehr glücklich. Der Meister Eder allerdings hat den Schwur getan, nie mehr wieder Schokoladenpudding. Der Pumuckl war natürlich ganz anderer Meinung und sagte schon ein paar Tage später: Weißt du, was mein größter, mein allergrößter Wunsch ist? Nein, was denn? Wieder so einen guten Schokoladenpudding mit Rauchgeschmack. Na, ohne mich. Ja, gut, ohne dich. Ich kann das auch ganz ohne dich. Ich weiß ja alles noch ganz genau. Ja, Milch überlaufen lassen und Nullen einbringen. Ja, und die Eier zerschlagen und umrühren und am Schluss alles reinschütten. Ja, und das Ganze anbrennen lassen. Ja, Stunden habe ich an den Topf noch hinkriegen, dass ich ihn wieder sauber gebracht habe. Nix da. Kommt überhaupt nicht in Frage. Oh gut, dann frage ich ihm auch gar nicht. Dann gehe ich ganz einfach rauf und... Halt, wo gehst denn du hin? Ich gehe spazieren. Oder hast du was dagegen? Spazieren darfst gehen. Aber weh, wenn's in die Küche gehst, gell? Dieses Wehe rührte den kleinen Kobold überhaupt nicht. Er ging trotzdem in die Küche. Und dann vollbrachte er eine Meisterleistung. Er zerrte eine volle Milchflasche über den Tisch bis zu Meister Eders Kaffeetopf auf dem Herd und stülpte die Flasche kopfüber hinein, so dass platschend die Milch im Topf landete. Dass etliche Milch dabei in hohem Bogen wieder herausspritzte, störte ihn ebenso wenig wie die Tatsache, dass man Pudding nicht ausgerechnet im Kaffeetopf kocht. Da er unsichtbar war und er sich somit auch nicht verbrennen konnte, war das Anzünden der Gasflamme einfach und gefahrlos. Dann stöberte er im Vorratsschrank herum und fand tatsächlich auch die Kakaobüchse, das Stärkemehlpaket und die Zuckertüte. Er schleppte es auf den Küchentisch und war sehr stolz und zufrieden mit sich. Nur mit einem hatte er nicht gerechnet, oder besser mit einer, nämlich mit der Frau Eichinger, der Zugefrau vom Meister Eder. Sie war für diesen Tag bestellt und kam gerade in die Küche, als die Milch gefährlich zu steigen begann. Sie drehte sie natürlich sofort ab und lief zu Herrn Eder in die Werkstatt. Herr Eder? Ja? Sie, Herr Eder. Ja, Ihr Milch war gerade am Überlaufen. Meine Milch? Also hat er doch verrückend dich manchmal werden. Wegen Ihrer Vergesslichkeit. So. Aber es geht mir nicht anders. Ich bin auch so zerstreut. Aber sagen Sie, was wollten Sie denn kochen? Ein Pudding vielleicht? Weil Kakao und Zucker auf dem Tisch steht. Ja, ein Pudding. Brauchen Sie doch nicht so seufzen. Der ist doch gleich gemacht. Ja, vielleicht ist es besser, wenn Sie den Pudding machen. Aber Sie müssen ihn mit Eiern machen. Naja, ich weiß schon. Eischnee unterziehen. Ich mache Ihnen einen guten Pudding. Mhm. Sie, da werden Schlecken. Der Meister Eder war mit dieser Lösung zufrieden und er hoffte, dass der Pumuckl auch zufrieden sein würde, wenn sein Lieblingspudding von sachkundiger Hand gekocht würde. Aber er hatte sich geirrt. Der Pumuckl war wütend. Er fand doch überlaufende Milch und den angebrannten Geruch so schön. Und jetzt hatte die Frau Eichinger das mühsam entzündete Gas abgedreht und rührte auch noch Kakao und Zucker und Stärkemehl so zusammen, dass es keinen einzigen Knollen gab. Und zu guter Letzt nahm die Frau Eichinger das Salz und wollte Salz in die Milch geben. In den süßen Pudding saures Salz. Der Pumuckl gab ihr einen energischen Stoß. Die halbe Salztüte entleerte sich daraufhin in die Milch. Die Frau Eichinger war ganz verstört. Sie suchte und fand eine Büchse Kondensmilch und wollte damit den Pudding machen. Als sie aber die Eier zu Eischnee schlagen wollte, fielen sie auf den Boden. Die Frau Eichinger jammerte vor sich hin. Ja, was mache ich nun? Was mache ich nur? Oh, der Boden ist vielleicht nicht schmutzig. Ich versuche, das Eiweiß zusammenzukratzen. Was der Herr Eder nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich nehme noch ein frisches dazu. Während sich die Frau Eichinger überlegte, wie sie dem Meister Eder ihre Ungeschicklichkeit schonend beibringen könnte, lief der Kobold in die Werkstatt und brachte ihm ganz und gar schonungslos den Zustand in der Küche bei. Bäh, bäh, dü, dü, Schöne, du, sie hat auch die Eier fallen lassen, aber nicht wie wir auf den Tisch, sondern auf den Boden. Und dann hat sie Salz in die Milch geschüttet und die Milch hat sie weggegossen, aber nicht auf den Boden, sondern ins Spülbecken. Und jetzt muss sie alles nochmal nehmen, nochmal Eier, nochmal Milch und alles wird dann nochmal nichts und dann wird's nochmal nichts. Pumuckl. Und dann wird sie kommen und dann wird sie nichts erzählen. Was der Eder nicht weiß, macht ihn nicht heiß, hat sie gesagt. Wird der eigentlich schon gerade heiß? Ja, mir wird heiß. Mir ist auch heiß. Und wie, aus der Haut könnte ich fahren. So heiß ist mir im Bauch, aber vor Wut. Sicher kann sie gar keine Knollen machen. Und sicher kann sie nicht mal was anbrennen lassen. Und überhaupt wird der ganz scheußlich schmecken und gar nicht nach Pudding. Dann weiß ich auch, was ich jetzt tue. Ja, ja, Frau Eichinger schimpfen und mit mir Pudding kochen. Unseren Pudding, nicht wahr? Ja, das wirst du dann schon erleben. Der Meister Eder ging entschlossen in die Küche. Der Pumuckl lief hinterdrein, voll schadenfroher Erwartung. Er lachte sich richtig ins Fäustchen. Allerdings zu früh. Die Frau Eichinger war gerade dabei, den Eischnee unterzuziehen. Ja, da ist ja der Pudding schon gleich fertig. Ja, schön, schaut er aus. Ja, das hätte ich nie so fertig gebracht. Ja, Herr Eder, aber ich muss Ihnen was sagen. Mir sind zwei Eier ausgerutscht. Na. Und in die Milch, da ist mir zuerst, also ich weiß auch nicht wie, einfach zu viel Salz reingerutscht. So? Ich habe dann Kondensmilch nehmen müssen. Es tut mir ja so leid, aber ich ersetze es Ihnen. Kommt ja gar nicht in Frage. Mir sind neulich auch zwei Eier ausgekommen. Ring's Ihnen nicht auf. Ich danke Ihnen, dass wir so einen schönen Pudding gekocht haben. Geh, Frau Eichinger, lassen Sie mir mal probieren. Ja. Ja, wunderbar. Akkurat so, wie meine Schwester macht. Großartig. Sie, Frau Eichinger, jetzt hätte ich noch eine Bitte. Können Sie für mich schnell zum Metzger laufen um einen Leberkäse? Selbstverständlich. Ja, passen Sie auf. Da haben Sie Geld. So, jetzt laufen Sie gleich davor. Gell, sind Sie nett? Ja, freilich, Herr Eder. Bin gleich wieder da. Wenn man das schon sieht, schmeckt sich ja scheußlich, nicht wahr? Nein, der Pudding schmeckt gut. Aber du hast ihn ja gern angebrannt, nicht wahr? Ja, lass mich mal probieren. Nachher. Ich tue jetzt erst ein paar Löffel von dem Pudding noch einmal in den Kochtopf zurück und lass ihn ein bisschen anbrennen. Schau. Oh, ja. So. Ja, prima. Wir kochen Klabauterpudding. Das wird ein Spaß. Oh. Mhm. Ich habe einen solchen Hunger auf Klabauterpudding. Ja, aber jetzt pass auf. Wir machen dabei das Fenster auf, nicht wahr? Und das Vorhangerl mache ich bei der Gelegenheit auch vom Fenster weg. Ja. Fängt schon an zu riechen. Schön zu riechen. Sehr schön, ja. Ist so schön genug? Ja. Und jetzt schnell essen. Hunger. Was hast du denn? Was machst du denn für ein Gesicht? Nicht! Lass mich aus! Ja, Freundel, ich lass dich schon aus. Aber erst, wenn's vorm Fenster auf dem Fensterbrettel sitzt und von draußen reinschauen musst. Drum habe ich nämlich den Vorhang weg. Nein, nicht! Ich will nicht auf dem Fensterbrett sitzen! So, und jetzt schau gut zu. Der erste Löffel, den ich esse, ist für das, dass du nicht gefolgt hast. Der zweite dafür, dass du dem Salz einen Stoß gegeben hast. Der dritte ist für die Eier. Der vierte ist dafür, dass du die Frau Eichinger angeschwärzt hast. Nicht alles aufessen. Ich habe so Hunger nach dem roten Pudding. So, ich habe auch Hunger. Heute habe ich einen solchen Hunger, dass ich sogar den angebrannten Pudding zusammen isse. Und wenn es mir schlecht wird, schau nur gut zu. Ja, ich esse alles und du bleibst so lang vorm Fenster sitzen, bis du einsiehst, dass ich alles vertrag, sogar einen angebrannten Pudding, nur keine Niedertracht. Aber ich hab doch bloß gesagt... Und drum hast du jetzt auch bloß das Nachsehen. So, Herr Eder. Ja? Da ist Ihr Leberkäse. Dankeschön. Aber was riecht denn da so angebrannt? Ja, da kennen Sie nichts dafür. Das war ich. Gut war Ihr Pudding. Was? Sie haben ihn schon aufgegessen? Ja. Der hätte doch kalt werden sollen. Nein, gerade warm hat er mir jetzt geschmeckt. Aber jetzt geben Sie mir schnell den Leberkäse. Na, dass Sie so geschleckig sind, das habe ich gar nicht gewusst. Ich koche Ihnen wieder mal einen Pudding. Nein.